Transparenz für die Ohren. Dann nochmal, die Aufzeichnung läuft. Dann nochmal ein herzliches Willkommen in die Aufzeichnung und nochmal in die Runde, die sich auch füllt. Damit passt das. Ich begrüße die Anwesenden und ich begrüße die Bufos, die da sind, und gebe direkt an die Besagten weiter, um zu fragen, wie die Woche denn war. Sonic, einmal frei. Keinerlei Anlass zur Kritik. Wir haben das sonnige Wetter genutzt und haben uns getroffen. Diesmal fand das Klausurwochenende im herrlichen Nürnberg statt. Gut, genug der Werbung. Wir haben uns zusammengesetzt. Das waren im Grunde zwei wesentliche Punkte, über die wir diskutiert haben. Das eine ist, wir wollen eine Marina machen. Das andere ist, nein, es waren mehr Punkte. Das eine ist, wir wollen eine Marina machen. Dafür schält sich jetzt wohl ein Termin Anfang Juli raus. Haben wir wieder mal darüber diskutiert, dass wir zu wenig Geld haben. Deswegen und den Beschluss initiiert, mal bei den Mitgliedern, die nicht gemahnt wurden und also weil sie beispielsweise in einem LV sind, die nicht mahnen, aber eben Beitragsrückstände haben, mal eine E-Mail zu schicken mit dem Angebot der Kontenklärung. Was haben wir noch gemacht? Wir hatten noch irgendwas diskutiert. Ja, wir haben ein bisschen darüber diskutiert, wie wir das jetzt mit dem Wahlkampf für 2017 machen. Das natürlich ganz, ganz vorsichtig, weil ist ja nun hinlänglich bekannt, bei den Piraten entscheidet sowas nicht der Vorstand, sondern irgendjemand anders. Deswegen haben wir nur ein bisschen darüber diskutiert und natürlich keine Beschlüsse gefasst oder etwas Ähnliches. Haben aber mal so ganz grob unsere Vorstellungen skizziert und gucken jetzt mal, wie sich das dann so im Einzelnen umsetzen lässt. Also das war so das Wochenende und ich gebe mal einfach weiter an Astrid, vielleicht möchte die dem noch was hinzufügen. Nein, ich sehe das ganz genauso. Also von dem Bufo-Wochenende war ich sehr begeistert. Da sind wir schön weitergekommen auch. Alles klar, ich danke euch sehr. Bambam, bist du nur wegen dem der Aufzeichnung hier oder hast du eine Frage? Nee, ich bin nur wegen der Aufzeichnung hier. Soll ich ich gucke mal, ob das geht. Wenn der Ton von oben unten ankommt, sollte es für die Aufzeichnung genauso gehen. Aber du darfst auch gerne oben bleiben. Ich wollte es nur wissen, damit ich dich nicht übersehe. Nee, passt. Ja, dann kann ich auch mitmachen. Gut, danke. Guti. So, ja, ich sehe aktuell noch niemanden am Mikro. Ich habe eine Frage im Pad von Wutze. Ich abstrahiere das kurz, weil sie sehr lange ausgeführt ist. Ich würde dann, wenn jemand die lange Fassung haben will, einfach aufs Pad verweisen. Link poste ich gleich nochmal. Die Kurzfassung ist, wie ist es, ist es gut sinnig und wieso ist es überhaupt so, dass Horst Seehofer von der CSU als positives Beispiel in einer Pressemitteilung erwähnt wird? Das ist irgendwie inkonsequent, sagt der Fragesteller. Ja, auch was Seehofer mag durchaus mal Dinge tun, die man positiv betrachten kann, auch wenn dazu möglicherweise viel Wohlwollen erforderlich ist. Was genau haben wir geschrieben? Okay, dann mache ich es doch mal mit der langen Variante. Dann lese ich doch mal alles vor. Auf der einen Seite machen wir uns über Seehofer lustig. Jetzt plötzlich nehmen wir ihn ernst und zitieren Seehofers Aussagen zu TTIP. Die Pressemitteilung vom 2.5. lässt den Schluss durchaus zu, jetzt das offizielle Sprachrohr der CSU zu sein. Wenn geschrieben wird, solange bei TTIP keine Transparenz hergestellt ist, werde ich kein grünes Licht für TTIP geben als Parteivorsitzender, sagt CSU-Chef Horst Seehofer. Also ein wörtliches Zitat von Seehofer in der Pressemitteilung, so wie ich das jetzt hier verstehe. Naja, ist jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich für die Piratenpartei, dass den Horst Seehofer tatsächlich wörtlich zitiert. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn er denn tatsächlich mal was sagt, was nicht völlig dimbam ist, dann kann man das ja durchaus auch mal aufnehmen. Und in dem Fall ist es halt so, dass er sich ganz klar gegen TTIP gestellt hat. Da kann man jetzt nicht lange diskutieren. Da hat Horst Seehofer tatsächlich unsere Meinung übernommen. So, eine Wortmeldung am Mikro, bitteschön. Ja, ich denke mal, da sollte man da vor allem hervorheben, dass er ziemlich spät damit ist, oder? Wie? Dass er seine Meinung geändert hat? Oder dass er eben einfach sehr spät damit ist, mit sowas rauszukommen, jetzt wo es eh geleakt ist und alle den Vertrag schon kennen und so weiter. Naja, warum er das jetzt macht, ist klar. Der sieht halt jetzt in der Bevölkerung, regt sich gerade Widerstand und Horst ist halt einer, der Strömungen wahrnimmt und dann schnell genug rudert, um das Gefühl zu vermitteln, er wäre vorne dran. Und das kann er, das macht er öfter und das hat er jetzt wieder. Also so what, ich würde diese eine Pressemitteilung jetzt auch nicht über alles setzen und überbewerten. Ich finde es aber nicht kritisch. Ich finde es ganz im Gegenteil amüsant, dass die Piratenpartei Deutschland aus der EU zitiert. So, dann jetzt hat nochmal die Frage Bam Bam, dieses Mal vermutlich mit Frage. Nee, ich wollte dazu auch noch mal kommentieren und sagen, ich finde es eigentlich eher interessant, diesen Beitrag von Horst Seehofer, den finde ich eigentlich eher interessant als Ausdruck dieser Strömung eigentlich, die in der Bevölkerung existiert, könnte man ja schon fast sagen, ne? Stimmt. Gut, dann 42. Guten Abend zusammen, ich bin mit dem Handy unterwegs. Normalerweise bin ich mit bestenfalls unterwegs. Ich grüße euch. Ich habe zwei Sachen. Zum einen habe ich eine große Entschuldigung. Ich habe der Schatzmeister heute richtig Stress gemacht. Ich habe nämlich 6 Kopien geschickt von den Schreiben an die Landesverbände, die für die Mary Jane Zuschüsse beschlossen haben, aber nicht bezahlt haben. 2 total nette Mails habe ich zurückbekommen. Mir geht es um eigentlich Folgendes. Ich bräuchte kurzfristig tatsächlich von der Schatzmeisterei die Bekanntgabe über das, was tatsächlich eingegangen ist auf dem Bundeskonto, weil ich dringend bestellen muss. Am 27. Mai geht's los, ist die eine Geschichte. Also sprich, sorry für die vielen Mails an die Schatzmeisterei, aber ich brauche einfach Feedback, um zu wissen, was wir am Budget haben, weil Zusagen haben wir über 4.000 Euro und damit ist die Messe eigentlich safe. Überwiesen sind laut Schatzmeisterei 1.200. Das ist so die eine Sache. Stopp, ganz kurz, lass mich unterbrechen. Laut Schatzmeisterei Stand von wann? 30.04. Okay, ich hake mal nach. Super. Zweite Geschichte. Wir möchten gerne dieses Grumpy Plakat präferieren. Und zwar zum einen eben auf der Mary Jane, aber auch auf der Hanfparade tatsächlich. So, und ich hatte das schon mal angedeutet bei der Hermi, also ein bisschen mehr als angedeutet. Ich fände es toll, wenn wir das im P-Shop bestellen können, als Plakat. Der Aufkleber ist da, aber das Plakat wäre, glaube ich, ein richtiger Hit. Weil die Aufkleber werden uns aus den Händen gerissen. Also es wäre einfach schön, wenn man das noch im P-Shop auflegen kann, so dass wir es auch bestellen können für die Mary Jane. Jo, guten Abend. Da kann ich kurz was dazu sagen. Hi. Ja, ich meine, Dinge für eine Veranstaltung im P-Shop auflegen ist halt immer so eine Sache, weil es kostet ja halt auch Geld, so eine Materialbeschaffung. Wenn ihr irgendwie einen konkreten Bedarf anmeldet, kann ich sagen, hey, jo, guck mal, wir haben hier so und so viele Plakate, brauchen wir, guck mal, was das kostet und dann können wir gucken, ob das in euer Budget reinpasst oder nicht. Aber so halt, ja, stell mal im P-Shop und besorg halt einfach mal x Stück, es ist immer schwierig. Das verstehe ich. Aber ich hatte es ja angekündigt, dass wir das wirklich zu einem Tool machen werden. Die Hamburger wollten bestellen, aber war leider noch nicht verfügbar im P-Shop. Wir würden gerne mindestens 1.000 bestellen für die Mary Jane. Die wollt 1.000 Plakate bestellen in A1 oder größer? Jo. Reden wir jetzt, also nur nochmal zu meinem Verständnis, ich weiß, ich hatte dich schon mal gefragt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wir reden jetzt von Plakaten auf Papier zum Rollen, richtig? Ja. Okay. Ja. Also, wie gesagt, ich Hami, wie gesagt, es ist wirklich nett gemeint. Ich glaube, dass das Ding auch im P-Shop bestellt wird. Wie gesagt, Hamburg hatte mich angefragt, warum gibt es das Ding noch nicht? Wir wollen bestellen, also gehen wir davon aus, das ist keine einmalige Auflage. Also glaube ich. Ja, schon. Aber jetzt kommst du und sagst, ja, ihr habt erst 1200 Euro zusammen von denen, keine Ahnung, wie viel ihr braucht. Ich tue mich da jetzt echt schwer, irgendwie 1000 oder mehr Plakate irgendwie auf Lager zu legen, weil du mir jetzt sagst, ja, wir wollen welche haben, wissen aber noch nicht, wie wir sie finanzieren, und Hamburg hat auch irgendwas gesagt. Also ich meine das jetzt echt nicht böse und ich will euch auf keinen Fall bremsen, aber da müssen wir jetzt uns überlegen, wie wir das am besten machen. Also ich habe folgende Situation. Ich habe Spendenzusagen tatsächlich von 1200, habe heute von zwei Landesverbänden nochmal 1300 zugesagt bekommen, weil sie einfach geschlafen haben. Insgesamt liegen aber 4200 Euro an Spendenzusagen gibt es. Also gehe ich auch davon aus, dass die kommen werden. So, da gibt's aus welchen Gründen auch immer Schläferei. Ob es jetzt die Schatzmeisterei war oder der Schatzmeister der Landesverbände, whatever. Ich gehe davon aus, dass es primär die Landesverbände waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden nächste Woche bestellen müssen. Und da ist eben die Frage, kann der P-Shop das machen? Mir geht's einfach ums Motiv. Das wäre toll. Das wird, wie gesagt, auch keine einmalige Sache. Mary Jane ist der Anfang, die Hanfparade steht auch an, und da wird das Motto auch dieses Grumpy-Plakat werden. Das haben wir so beschlossen. Okay, pass auf, dann schnapp dir ein Telefon und ruf einfach morgen irgendwie Gordon direkt an und klär das mit ihm, weil wenn ich jetzt hier Nadelöhr spiele, dann verzögert sich das nur umso mehr. Wäre das eine Lösung? Ich kenne den Gordon nicht. Wenn du mir da weiterhelfen magst, Du guckst einfach beim P-Shop irgendwie, da steht ja die Telefonnummer drauf, musst du einfach nur anrufen. Okay, und ich habe Lothar inzwischen bringt wegen des Betrags, der tatsächlich bislang eingegangen ist. Falls ich da bis morgen was weiß, sage ich dir Bescheid. Super, also Gordon kriege ich auf der Piratenshop-Seite, den kann ich ansprechen, ob er das einstellen kann, dass wir das verfügbar bekommen. So sieht's aus. Super, danke. So, dann Yoshibier ist der Nächste. Ja, grüßt euch, hier bin ich auch wieder. Ich habe was reingeschrieben, und zwar ab Zeile 33 im Pad. Ich habe auch mal die Bufu-Sprechstunde in den Mammelkalender eingetragen. Ihr habt auch den Link. Ihr habt da drunter den Link, wo man den ändert, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob ihr nächste Woche auch habt, Termine austragen kann, Einzeltermine und so weiter. Ihr müsst das pflegen, und wenn es Probleme gibt, helfe ich aber gerne. Alles klar, danke dir. Und ich kontaktiere gerade eben schon Kira, dass sie das dass sie das in Zukunft in die Vorlage gleich mit übernimmt, dass wir das auch mal drin haben. So, dann an Drifter. Hallo. Ich habe ein kleines Announcement to all my Ganja People. Und zwar, wir planen in Halle auch eine Hanf-Demo. Es wird aber kein Umzug sein, sondern es gibt eine feststehende Bühne. Ich lese mal kurz aus dem Line-Up vor, wer spielen wird. Tonsteine Scherben, ein Mitglied davon. Dann ein Ziehkind von Rio Reiser wird auftreten. Dann wird es noch eine separate Bühne geben, wo so elektronische Musik gespielt wird. So Drum, Bass, Elektro und sowas. Ich bin gerade dran, verschiedenen Parteien Kontakt zu halten. Dann haben wir noch das Mitbürgerforum. Neues Forum, was ich auch kontaktieren werde. Das Ganze wird stattfinden Ende August. Kostenpunkt ungefähr 850 bis 1000 Euro. Das ist noch relativ preiswert, wenn man die ganze Anlage irgendwie mit einberechnet. Und die Bühne. Das ist nur ein kleines Announcement, auf das ich so ein bisschen stolz bin. Danke. Wir müssen mal Preise für solche Werbeblöcke festlegen. Aber okay, alles klar. So, ich schmeiß mich nochmal rein. Ich habe noch etwas vergessen. Und zwar sind die Vorstandssitzungen vom Bufo übrigens auch nicht in den Mumble-Kalender. Und ihr solltet euch dann Gedanken machen, dass ihr den eintragt und ob der Link, den ich unten für den nächsten Termin gewählt habe, für euch auch der richtige ist. Da könnt ihr euch Gedanken drüber machen und mich ansprechen. Herzlichen Dank noch einmal. So, dann Michael, bitteschön. Ja, moin. Eine Frage an den Bufo zu unserem Orangebuch Energiepolitik. Zum einen, den 31. Mai schaffen wir nicht mehr für Druck und Veröffentlichung. Wir planen das jetzt Anfang Juli zu machen. Kein schlechter Termin, weil in der letzten Woche im Bundestag das neue EEG 2016 beschlossen werden soll. Und wir stehen dem sehr kritisch gegenüber. Wir werden da auch einiges formulieren. So, und da eine Gegenposition zu haben, glaube ich, ist nicht schlecht. Zumal die Journalisten sicherlich über das neue EEG was schreiben werden. Vielleicht können wir da eine Anregung geben. Nebenbei am 10. Mai ist ein großer Demo-Tag deutschlandweit von verschiedenen NGOs, die auch gegen dieses Gesetz vorgehen wollen. Das Buch selbst wird ca. 100 Seiten haben, von der AG Energiepolitik, namentlich drei Autoren schreiben im Moment daran. Und meine Frage ist, verantwortlich im Sinne des Presserechts ist die Piratenpartei Deutschland, oder? Oder müsst ihr noch überlegen? Das war jetzt eine Frage. Nun hast du mich leider abgehängt. Ich war abgelenkt, sorry. Kannst du die Frage noch mal ganz kurz zusammenfassen? Tut mir leid. Macht ja nichts. Also Frage geht dahingehend, wer ist verantwortlich im Sinne des Presserechts? Aus meiner Sicht Piratenpartei Deutschland. Ja. Nur, dass wir das an Stefan dann schon mal ein paar Zeiten weiterleiten können. Ja. Ja. Gut, also drei Autoren, aber natürlich eine Danksagung, die sehr umfangreich wird. Da ist also ein ganzes Team im Hintergrund im Moment dabei und ich hoffe, dass wir das bis Anfang Juli jetzt auch hinkriegen. Okay. Darf ich außer der Reihe kurz was zwischenfragen dazu? Wenn es zum direkten Thema ist, dann ja. Mich würde nur interessieren, wo denn ich als Pirat an das Orangebuch rankomme, zeitnah. Also zum einen gibt es regelmäßige Treffen im Moment, in der Regel Montag 20.15 Uhr, Dienstag 21.15 Uhr, Donnerstag 20.15 Uhr, vermutlich den ganzen Mai durch, heute nicht aus Gründen, aber morgen 21.15 Uhr, Donnerstag und so weiter. So, da kann man gerne zuhören, das machen auch einige inzwischen, finde ich auch sehr schön. Wenn der Text fertig ist und das Layout und so weiter, dann gibt es ja eine Druckdatei und das wird natürlich online gestellt. So, wir werden da auch eine Mumble-Veranstaltung machen und so weiter. Also unsere Presseabteilung, Olaf ist ja auch schon informiert, der kennt den Termin, die werden was vorbereiten. Also es wird natürlich zeitnah zur Verfügung gestellt. Wir werden, ich schätze mal, 300 Druckexemplare machen, um auch Belegexemplare für Journalisten, Medien und so weiter zu haben. Und dann wird sich da einiges anschließen, weil das Thema ist sehr in der Diskussion und wir haben da sehr interessante Aussagen herausgearbeitet und Positionen, die belegt werden, die im Moment öffentlich nicht diskutiert werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da kein Interesse finden. Aber ich werde es nicht irgendwo bestellen können. Doch, das wird auch im P-Shop dann sein. Gut, das wollte ich wissen. Danke. Ja, ja, das ist ja klar. Gut, dann ich würde kurz, bevor ich an Rotokar sage, kurz Hermi fragen, dass sie ja nachgekommen ist jetzt. Gibt es von deiner Seite, was die letzte Woche angeht, noch irgendwas Wesentliches zu berichten? Esmeralda und Seko hatten ja bereits die Klausur vom letzten Wochenende abgedeckt. Ich war krank. Gut, Rotokar sagt. Also nein. Ja, ich war am Samstag auf der Demo, die wir alle in der bundesweiten Mitgliederabstimmung beschlossen haben. Neben dem lieben Kollegen aus dem NRW-Ruhrkreis, der den Antrag an den BUFO gestellt hatte, war ich dann auch der einzige Pirat, der tatsächlich da war. Das war eine sehr gute Veranstaltung im eigentlichen Sinne, was die Qualität der Redner betrifft. Was das Wetter betrifft, war es ganz hervorragend organisiert. Und auch die Location war ganz hervorragend, weil im Gegensatz zur Domplatte, wo die meisten in Köln demonstrieren, wo dann aber immer nur alle Leute dran vorbeihetzen, waren wir in der Location auf einem Platz, wo eine ganze Menge Cafés mit Außengastronomie draußen waren, Eisdiele, sonst was. Und da waren die Leute, die wirklich dann auch die Anträge, die Reden sich angehört haben. Viele Verbände waren wirklich mit Top-Personal vertreten, also die Kinder- und Jugendärzte, Pro Familia und so weiter und so weiter. Bei kaum einer anderen Veranstaltung wäre es möglich gewesen, mit einem dreckigen Dutzend von Piraten so einen guten Eindruck zu hinterlassen. Haben wir irgendwie verpasst. Mein Vorschlag an den BUFO wäre, dass wir jemanden von dem hauptorganisierenden Verein, nämlich von Mogis e.V., als Redner für unseren nächsten Bundesparteitag einladen. Das machen wir ja ab und zu mal mit, dass wir nette Leute einladen. Das mit der Europäischen Jugend beim letzten Mal fand ich übrigens auch sehr gut. Dass wir da das Thema nochmal aufgreifen und vielleicht auch ein paar Leute zusammensetzen, um nochmal einen echten Programmantrag zum Thema zu machen. Wenn du da einen Kontakt hast, funktioniert relativ einfach. Schlag denen oder dem das vor, beim DPT eine Rede zu halten. Wenn das auf Interesse stößt, sag mir Bescheid, dann klären wir die Details. Aber grundsätzlich denke ich. Also das Interesse kannst du hundertprozentig voraussetzen und da ihr ja sozusagen aufgerufen habt, müsst ihr eigentlich auch alle Kontaktdaten haben, aber das kann ich natürlich in der Mail an den Bufo sicherlich nochmal übermitteln, wenn das tatsächlich nicht vorhanden sein sollte. Ja, das wäre halt hilfreich. Dann machen wir es so. So, Nachfrage, weil ich das gerade im Mumble-Chat sehe. Was war das für eine Demo? Falls du es gesagt hast, ist es offensichtlich untergegangen. Nur zum Verständnis. Entschuldige, ich dachte, die bundesweiten Umfragen, so viele machen wir ja nicht, hätten alle im Kopf, aber es ging um die Demo für die genitale Selbstbestimmung am Tag dieses Verwaltungsgerichtsurteils am 4. Jahrestag des des Amtsgerichtsurteils zum Thema Körperverletzung beim Thema Vorhautbeschneidung bei Jungen. Finde ich toll, ist ein Thema, das mir auch am Herzen liegt. Guti, so. Dann mache ich mal kurz das mit der Schweigeminute, aka ich sehe im Pad keine Fragen, ich sehe hier niemanden am Mikro, ich lehne mich jetzt also mal entspannt zurück und warte, ob noch etwas kommt. Yoshi Bär noch da? Der ist da und Drifter ist auch nochmal da. Dann Yoshi Bär first, wenn Sekor schon fragt. Du hast vorhin angeboten, Termine einzutragen. Die nächste Buchungssitzung wäre am 19. Mai um 20.30 Uhr, wenn du den eintragen möchtest, wäre cool. Habt ihr da auch irgendeinen Regeltermin, also irgendwas Wiederholendes, oder ändert sich das immer? Das ist ab 19. Mai wieder alle 14 Tage, Donnerstag um 20.30 Uhr. Es fällt jetzt nur, oder es fiel nur einmal aus, weil da Feiertag war. So, nochmal, ab 14. Mai alle 2 Wochen, wie viel Uhr? Ab 19. Mai alle 2 Wochen um 20.30 Uhr, also immer donnerstags. Trage ich euch ein. Phänomenal, danke dir. Tja, ich hoffe, jetzt habe ich dir da die Schweigeminute verkriegt. Das war nicht nur du, das sind ja auch diese Referenzpiraten am Mikro. Drifter, bitteschön. Jo, ich hab zwei Fragen an den Bundesvorstand. Und die erste wäre, ich bin gerade auf der Homepage und ich habe mir auf dem anderen Telefon gerade einen Diaspora-Client installiert. Meine erste Frage wäre, gibt es ein Piratenpartei Diaspora? Meine zweite Frage ist, ich bin extrem scharf, also immer noch scharf darauf, auf eine Onion-Adresse der Piratenpartei. Gibt es so eine? Gibt es ein Vorhaben? Okay, ich glaube, einen Diaspora-Account der Piratenpartei gibt es. Und zwar im Wiki unter wikipiratenpartei.de/diaspora stehen Details dazu. Und das zweite war Onion Mailadresse. Wenn sich jemand darum kümmert, ist es denkbar. Ansonsten haben wir das Problem, dass wir niemanden haben, der es macht. Ich habe eine Zusatzfrage. Dann frag mal zu. Danke. Ich glaube, wir haben in der IT den Boris. Und ich glaube, der kriegt auch Geld für sowas. Jein, also Boris kriegt tatsächlich Geld für Aufgaben in der IT, aber ich glaube, der hat genug zu tun. Sowas werden wir, wenn dann höchstens, wie vieles andere eben auch, ehrenamtlich organisiert bekommen. Ich möchte dazu anmerken, dass Boris Aufgabe nicht ist, die Social-Media-Accounts der Partei zu verwalten oder zu bespielen. Das ist seit jeher Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, also das, ja, wobei das eine jetzt gerade, es sind zwei Themen, die hier zusammen gemixt wurden. Ja, aber Diaspora ist doch im weitesten Sinne Social Media, oder nicht? Ja, ich da auch was falsch verstanden. Nein, Diaspora ist Social Media, aber es ging um Onion Mail Account. Ach, sorry. Entschuldigung. Macht nichts. Gut, jetzt müssen wir kurz gucken. Der bestenfalls war als erster da. Bitteschön. Dankeschön. Ganz kurz noch. Weil jetzt das Zeitfenster wirklich eng wird. Wer ist mein Ansprechpartner für die Bestellung, für die Mary Jane? Wen darf ich benutzen, um das Geld auszugeben für den Messestand? Wer kann bestellen? Wer hat die Möglichkeit? Lothar. Danke. Bitte. Kommunikation auf dem kurzen Weg. So, Bastian. Ja, wie angekündigt im Chat, ich habe einen kleinen Werbeblock, den mache ich jetzt mal ganz bewusst jetzt schon. Es gibt am 28. und 29. Mai ein bundesweites DSB-Treffen, Relive. Wenn es da noch Nachfragen gibt, Vorschläge und alles das, was uns helfen könnte, immer mal bitte an mich, ich verteile das gerne. Und der zweite Teil des Werbeblocks ist am 5. Juni, ein Sonntag, macht der kleine Stadtverband Potsdam eine Hauptversammlung. Das ist aber eine besondere Art von Hauptversammlung. Das ist nämlich die erste Online-Parteitag in der Piratenpartei Deutschland. Wäre wünschenswert, wenn der ein oder andere vielleicht sich das auch anguckt, anhört und dann nachher auch das kommentiert. Wir machen das als Pilotprojekt ganz bewusst, weil wir so wenig Online-Beteiligungsmöglichkeiten haben. Da das gerade im Landesverband Brandenburg, das ist ein Teil von, also Potsdam ist ein Teil von Brandenburg, da das da gerade ein bisschen hoch hergeht, deswegen insgesamt wegen Online-Parteitag, ist es, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte und deswegen dieser Hinweis. Und wenn es dazu Fragen gibt, gerne auch nachher. Danke. So, jetzt hat der Reihenfolge nach Bam Bam, dann Michael. Ich wollte nur mal kurz sagen, Hermi, lass es nicht mit dieser Stimme arbeiten und so. Leg dich ins Bett, mach dir einen Tee, chill dich irgendwie. Dem muss man es ja verbieten zu arbeiten, das ist ja schlimm. Ey, nee, ist eigentlich alles total cool im Vergleich zur letzten Woche. Bin ich das blühende Leben. Mir geht's top, ich habe noch ein bisschen Probleme mit der Stimme dran. Ey, ich sag's ja, wir müssen ja verbieten zu arbeiten, das ist schlimm. Dann halte ich ja, ein wenig im Hintergrund vielleicht. Vielen Dank für deine Besorgnis. Das ist rührend. So, Michael? Ja, kurz an Bastian. Also es ist schön, dass ihr sowas macht, aber ich befürchte, ihr seid nicht die Ersten. Da gab es vor ein paar Jahren mal in Rheinland-Pfalz was. Wenn ich da noch irgendwie Infos dazu finde, leite ich die Idee weiter. Darf ich mal kurz darauf antworten? Na klar. Das war ein Versuch eines dezentralen Parteitrages in Trier und einer Nachbarstation, die habe ich vergessen. Das, glaube ich, war die Düsi, die das gemacht hat. Ein dezentraler Parteitag ist kein Online-Parteitag. Ein Online-Parteitag ist das, was wir jetzt gerade machen, eine Online-Versammlung im gleichen Raum mit gleichen Bedingungen. Dankeschön. Okay, dann habe ich das missverstanden. Entschuldigung, bitte. So, Joschi, wer noch mal was? Ja, genau. Ich habe die Bundesvorstandssitzung eingetragen. Da ist mir gerade noch eine Wiki-Seite um den Weg gelaufen. Die habe ich in Zeile 44 verlinkt. Die solltet ihr doch mal aktualisieren, weil da nämlich der Link gerade hingelaufen ist. Nur so als kleiner Seitenhieb. So, ich wünsche euch was. Guti. So, nochmal das mit der Schweigeminute jetzt. Jawohl. Ja, ich war ja am Samstag ganz viel unterwegs. Ne? Erst gegen Pimmelschnippelei, dann fürs Kiffen in Duisburg. Und dann war ich auch noch in Dortmund auf dem Landesparteitag der Partei, die Partei, die da ihre Liste für die Landtagswahlen aufgestellt hat. Die haben so die ersten 15 Plätze einfach war ein Vorschlag des Landesvorstandes. Der wurde einfach durchgestimmt und dann wurden mal so 30 Plätze oder so oder 25 belegt, einfach in der Reihenfolge der Mitgliedsnummern. Der Parteitag dauert von Eröffnung bis Abschluss bis Bier trinken, 3,5 Stunden. Wäre das nicht auch mal eine Alternative? Naja, das mit der Mitgliedsnummer könnte bei uns tatsächlich für Diskussionen von wegen Datenschutz und so sorgen. Aber ansonsten, wenn es ein Bundesparteitag oder ein Landesparteitag so macht, soll es mir dann auch recht sein. Das mit dem Bier am Ende finde ich gut. Dann nochmal Hashtag Schweigeminute. Also wenn jemand jetzt bis 21.36 Uhr meiner Uhr nichts mehr hat, dann möge es das für heute gewesen sein. Ja gut, dann machen wir das so, dass es das für heute gewesen sein soll. Dann schließe ich hiermit nochmal hochoffiziell sowohl die Rednerliste als auch die Sitzung. Ich danke den anwesenden Bufos für die Antworten und den Bericht. Ich danke der Basis fürs Zuhören und Fragen stellen und sehe euch dann alle nächste Woche. Ich danke Geoffrey für die Invitation. Allen zusammen einen schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Dem schließe ich mich an und bin auch weg. Tschüss, schönen Abend noch. Aufnahme beenden? Ja, bitte. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.